Shamashales and my balls won't be happy, but I can't stop listening to the sound of two soft voices blended in perfection. Soft voices from the reels of this record that I found. Some sails and my balls won't be happy, but I can't stop listening to the sound of two soft voices blended in perfection from the reels of this record that I found. Den Sunday Service mit dem Jahresrückblick. Das Beste, das musikalisch Beste aus dem Jahre 2013 hier, komprimiert auf eine einzige Sendung. Homesick gerade eben, der Track kommt im Original von den Kings of Convenience. Hier eine wundervolle Coverversion von DJ Kotze zusammen mit Ada, die wir an den Gesang hörten gerade. DJ Kotze alias Stefan Kotzala, ein DJ, Produzent, Musiker, der in Hamburg wohnt und der mit Amik Dahle eine ganz, ganz großartige Platte veröffentlicht hat. Dann schon die Gästeliste hier auf dieser Platte, also die Gesangsparts, wurde übernommen von Caribou, Apparat, Matthew Deer, der von Loft so Ada gerade eben gehört. Dann ist Milosch dabei und auch Hildegard Knef wurde nochmal neu vertont. Ein Who is Who der elektronischen Musikszene. Ganz, ganz großartiges Werk. Amik Dahle von DJ Kotze, eine der Platten des Jahres 2013. Eine ganz große Single gab es von Decode Child. Decode Child, das ist der Londoner Alex Lloyd, der sich vom Gesang her so ein bisschen an Anthony von Anthony and the Johnsons orientiert. Er hat 2012 eine Single veröffentlicht, Prey und SNG hießen die Tracks. Dann gab es jetzt 2013 eine Single, Skinless, wofür wir gleich den Track Skinless Part 1 hören. Und ich hoffe mal, dass in 2014 dann das erste Mal auch ein Album kommen wird von Deco Child. Skinless Part 1. Das war Deco Child und wie gesagt, da verwirklicht der Londoner Alex Lloyd. Ich hoffe, dass 2014 von ihm mal ein ganzes Album zu hören sein wird. Und das wird sicherlich dann ganz, ganz großartig werden, wenn man mit solchen Sounds was anfangen kann. Das ist natürlich immer vorausgesetzt. Alben des Jahres, da gab es schon mal von mir die Ansage, dass Mount Kimby ganz, ganz großartig gewesen sein. Zu Recht, zweiter Anwärter fürs Album des Jahres. Das sind Foxygen und ihr Werk We Are the 21st Century Ambassadors of Peace and Magic. I was looking through the Bible. I was On Blue Mountain. Das waren Foxy Gin. Die haben 2012 schon mal so ein Mini-Album veröffentlicht, Take the Kids of Broadway. Jetzt hier mit We Are the 21st Century Ambassadors of Peace and Magic. Ihr Debütalbum. Ganz, ganz großartiges Werk. Man könnte jetzt Foxy Gin vorwerfen, dass sie sich an dem Besten der Musikgeschichte bedienen. Das machen sie aber so gekonnt, dass es einfach nur großartig klingt. Kaum klingen so ein bisschen früher Rolling Stones durch, ist der Klang und der Gedanke daran auch schon wieder verflogen. Da die nächste Referenz eigentlich gleich um die Ecke biegt. Vor allem in den 60ern wildern Foxy Gin und ihr Debütalbum ist wie eine augenzwinkernde Zeitreise zu den ganz Großen der Rockgeschichte, zu Dylan, Stones und Artverwandten. Beim Live-Auftritt von Foxy Gin hat man das Gefühl, eine Reinkarnation des jungen Mick Jagger auf der Bühne zu sehen. Sam Frantz, Sänger und neben Jonathan Rado Kopf, der Combo aus Kalifornien, verkörperten Hippie-Klamotten und Joint im Schmollwinkel, eine einvernehmende, unbeschwerte Art, wie sie nicht von dieser Welt sein kann. Foxy Gin für mich eines der Alben des Jahres 2013 und auch eines der Konzerte des Jahres 2013. Da gab es einige. A Hawk and a Hacksaw waren großartig auf Kampnagel in Hamburg. Foxy Gin und Molotow waren wirklich atemberaubend. Das Unknown Mortal Orchestra in der Prinzenbar, Mark Eitzel im Knust, die Dodos beim Rolling Stone Weekender oder auch Chick Chick Chick. Die habe ich im Knust gesehen. Hier kommen sie mit One Girl, One Boy. I hear that song, you know I'm only gonna think about One Girl, One Boy. Das waren Chick, Chick, Chick, die Band mit den drei Ausrufezeichen von ihrem neuesten Album Thriller. Die Band um Nick Offer mit einem neuen Werk in 2013, aufgenommen in Austin, Texas, im Studio des Spoon-Schlagzeugers Jim Eno. Und ja, wieder richtig guten alten Dance-Sound, wie Nick Offer das schon mit seiner alten Band Out Hat kultivierte, die dann irgendwann sich aufgelöst haben und eigentlich so in Chick, Chick, Chick mit eingegangen sind. Auf Thriller gibt es wieder diese alte Unbeschwertheit, diese Tanzbarkeit, die eigentlich zuletzt bei Chick, Chick, Chick immer so ein bisschen mehr in den Hintergrund trat und jetzt ist wieder, sag ich mal, die Dynamik der Tracks da und bei einigen Songs hat man auch das Gefühl, an die großen alten Stereo MCs erinnert zu werden. Also für mich Chick, Chick, Chick mit Thriller, tolles Live-Konzert im Knus und auch für mich eine der Alben des Jahres 2013. Nach so viel toller Musik und Lobhubelei auch mal so ein bisschen Rumgemecker auf das Jahr 2013. Es gab auch ein bisschen langweilige Platten. Phoenix zum Beispiel im neuesten Album Bankrupt war eine einzige Katastrophe, wenn ihr mich fragt. Vampire Weekend mit Modern Vampires of the City, auch echt langweilig nach einer vorherigen großartigen Platte. Dann die Villagers mit Awayland, das neueste Werk von Conor O'Brien aus Irland, auch eher traurig, nachdem er, ich glaube, vor 2 Jahren eine tolle Platte gemacht hat. Cut Copy waren total langweilig. Boards of Canada mit neuem Album zurück, wo ein toller Track drauf ist, der Rest auch wirklich eher, naja, eingeschlafene Füße vom Sound her. Und auch Junip, die Band um José González, hat sich irgendwie überlebt inzwischen. Der Sound ein einziger Brei, kein Song mehr richtig, den man voneinander unterscheiden kann. Auch live wirklich eine große Enttäuschung gewesen für mich. Aber es gibt ja andere tolle Singer-Songwriter, zum Beispiel wie Gray Reverend, der hat mit Heroes Lie seine Platte veröffentlicht, ein Künstler aus New York, hier sein Track Everlasting. Listen to what some say. Who can only warn me on these islands? Down is such a long way for me. You don't want to go. Taken from the outside, I can be the one who always gone before you run, believe me, you don't want to know. Left behind, everlasting, everything is on the other side. So let me everlasting, everything is on the other side. Save it for the winter, making angels in the snow. Love behind, everlasting, everything is on the other side. So love me. Everlasting, everything is on the other side. You don't want to go. Auch die Singer-Songwriter sind in 2013 nicht zu kurz gekommen. Die Freunde der Singer-Songwriter, der Musik wohlgemerkt. Grey Reverend hörten wir gerade mit Everlasting von seinem Album Heroes Lie. Grey Reverend, das ist L.D. Brown, der kommt aus Philadelphia, also war vor einiger Zeit nach New York gezogen. Hat erst im späten Alter mit 22 Jahren die Gitarre entdeckt und dann sich erst so an Blues und Jazz abgearbeitet. Und vor 2 Jahren dann sein Debütalbum veröffentlicht, jetzt hier Heroes Lie, sein 2. Werk. Und für Fans von José González als auch Nick Drake ist es genau das Richtige. Vor allen Dingen seine rudimentär gespielte Gitarre und sein Timbre, mit der er singt, ist schon sehr José González-lastig, das Ganze. Grey Reverend, toller Künstler. Auch David Lemaitre, ein Musiker aus Bolivien, aus La Paz kommt er, hat eine tolle Platte veröffentlicht. Latitude heißt er, heißt diese Platte. Inzwischen wohnt er in Berlin und hat auch im Singer-Songwriter Genre eine richtig großartige Platte hier produziert. Sein Song heißt Spirals. You waited a long, long time, had thorns and sad, acting strong, feeling like a stranger. Lately no signs have changed, pictures in broken frames, heavy bones, roaming on your own. Tired of making sounds, tired of shaking hands, take it slow. Try to move along. No sounds, call me and call your friends. I know your heart is on fire. Don't let the black dogs follow you down. When spin a world upon your back, you circle round and round. If the feeling is gone, the hours are long. Spin a world upon your back. hearts when you're feeling soft, treading leather so kindly. Break it off, break it off. When you see it glow and you think it's ripened. Acutalo, when you lift your feet and you know it's me waving. Scatter grains, count the dandelions and the plots they ripen. Count it three, count it five, see the buckle wheel and the merry-go-round. Spin your arms, spin your eyes, ever mindfully, ever carefully breezing. Count within and count without, feel the bellowing and the dark reflexing. Let it drop and let it bounce, counting melodies and the gravity breathing. Das war gerade eben Bibio. Bibio ist das Projekt von Stephen Wilkinson, einem Musiker aus England, der seit Jahren wirklich ganz, ganz großartige Musik macht. Silver Wilkinson heißt sein neuestes Werk, sein, ich glaube, siebtes Studioalbum. Ich kenne die letzten vier, seitdem er bei Warp Records unter Vertrag ist, und die sind alle ganz, ganz großartig. Bibio, also ein Künstler, der, wenn er Platten rausbringt, die so gut hinkriegt, dass sie eigentlich immer hier beim Sunday Service im Jahresrückblick auch mit auftauchen. Vor allem 2013 musikalisch ein gutes Jahr. Es war kein überragendes, es war auch kein richtig schlechtes, ich würde mal sagen, eher so Mittelmaß. Was mir aufgefallen ist, es gibt sehr wenig sehr gute Musik. Also klar, ein paar tolle Platten gibt es immer, aber dann nur, sag ich mal, alle zwei Monate eine ist vielleicht dann doch ein Tick zu wenig. Es gibt wenig Gutes, es gibt viel Mittelmaß, davon wirklich eine ganze Menge. Es gibt noch mehr wirklich richtig viel musikalischen Müll, den ich immer durchhören muss und dann für euch die Perlen rauspicke. Also beim Sunday Service gibt es wirklich immer nur die wirklich besten Sachen zu hören. Da sind manchmal auch schon Sachen dabei, wo ich sagen muss, naja, nicht unbedingt meine Lieblingsmusik, aber vielleicht gefällt sie euch ja oder sie hat irgendwie eine Relevanz, Pop, kulturell oder sowas. Aber ich sag mal, die richtigen Highlights sind dann doch rar gesät gewesen in 2013. Ich hoffe, es wird qualitativ besser in diesem Jahr, in 2014, und dass vor allem dieser ganze Müll nicht mehr meinen Briefkasten voll macht. Das würde ich mir gerne mal wünschen. Hier kommen Reflector. Reflector, das Album von Arcade Fire. Ihr Track heißt You Already Know. We have fabulous music for the fantastic Arcade Fire! We'll be right back. Arcade Fire, Ladies and Gentlemen, die Band, ziemlich gehypt und das in diesem Fall ausnahmsweise zurecht. Aus Kanada kommen sie und haben viele tolle, großartige Platten veröffentlicht, Preise abgeräumt und wahrscheinlich wussten sie nicht mehr genau, wo es eigentlich weitergehen soll. Irgendwie Veränderung musste her, musikalisch, stilistisch, und man hat sich einfach James Murphy ins Boot geholt, der ehemalige Kopf vom LCD Sound System und ehemals ja auch mal bei DFA Records mitbeteiligt, hat der Band einen ziemlich guten Schliff verpasst, ohne sie dabei zu verbiegen. Das passt ganz hervorragend hier auf diesem neuen Album Reflector, davon gerade der Track You Already Know zu hören. Wenn er dann gehypt war, diese Band dann auf jeden Fall gerechtfertigt, gegensatz zu anderen Bands wie Lordi zum Beispiel aus Neuseeland, auch so ein Feuilleton-Thema, wo ich mich wirklich gefragt habe, warum eigentlich nimmt das so viel Raum in der Presse, genauso wie Aluna George oder auch Polisa. Ich meine, ich kann verstehen, dass man das gut finden kann, aber ich finde es sowas von überzogen, was da medial gemacht wird, auch bei Churches, diese Band aus Glasgow, die wirklich total langweilige Musik macht in meinen Ohren und das alles auch schon 3000 Mal gehört habe. Aber alle sind sie so begeistert von Churches, ich kann es nicht so wirklich nachvollziehen und höre mir lieber ganz unbekannte Bands aus den USA an, zum Beispiel Landlines, die haben eine tolle Platte veröffentlicht mit viel Cello dabei, hier ihr Track Boards and Walls. Thoughts and Walls, ein Track von Landlines, eine musikalische Neuentdeckung aus Denver. Die musizieren mit zwei Celli, Kontrabass und dazu Schlagzeug bzw. Percussion. Und ja, das machen sie wirklich großartig auf diesem Debütalbum Landlines, Track für Track, was erstaunlich ist, dass es so alles zusammenpasst, da alle Songs im Laufe der letzten drei Jahre von den drei Mitgliedern Martina Gribbage, Ross Herrera und Anna Mascarella in Eigenregie entstanden sind und hier nochmal für das Debütalbum lediglich neu als Trio-Besetzung eingespielt wurden. Die Bandchemie auf jeden Fall scheint zu stimmen hier bei Landlines. Und wer Musik mag von der frühen PJ Harvey, Nina Anastasia oder auch Come, ist hier auf jeden Fall goldrichtig bei Landlines und ihrem selbstbetitelten Debütalbum. Ganz toll, ganz groß, aber auch leider, glaube ich, überhaupt nicht irgendwie weiter beachtet worden, untergegangen, und die hätten so viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Aber egal, ich will gar nicht weiter rummeckern hier und spiele über Musik von Moderat. Das ist das Projekt von Apparat alias Sascha Ring und Modeselektor. Die haben mit Two ihr natürlich zweites Album veröffentlicht. Darauf gibt es echt fette Beats und einen Gesang, der mich so ein bisschen an Jamie Lee Dell erinnert, aber es ist nicht Jamie Lee Dell. Es ist Moderat, hier der Track Bad Kingdom. Just der Track Bad Kingdom von Moderat von ihrem Album 2. Auch eine tolle Platte, die 2013 erschienen ist. Was ich erstaunlich finde, ist, dass solche Musik dann auch bei dem amerikanischen Online-Magazin Pitchfork dann auch recht wohlwollend wahrgenommen wird. Ich glaube, DJ Kotz sogar haben sie richtig abgefeiert als Best New Music. Bei Moderat auf jeden Fall auch den Daumen hoch. Und das kann ich nur bestätigen hier. Tolle Platte von Sascha Ring alias Apparat und den beiden Boys von Mode Selector. Und auch Jamie Liddell hat eine tolle Platte gemacht. Naja, toll. So richtig gut ist sie eigentlich nicht. Aber ein Track da drauf ist großartig. You Naked. Hier kommt Jamie Liddell. Hier von Jamie Liddell. Muss ich leider mal rausgehen, weil Sendezeit ist gleich um. Es gab noch ein paar tolle neue Platten von Bands wie Sonny and the Sunsets, von den Cayucas, Moses and the Firstborn, Lapalux, Local Natives, von Faulty DL, von Holy Ghost, auch die Golden Suits hat eine tolle Platte am Start oder auch Barbarossa, aber... Ja, Sendezeit ist vorbei. Ich kann nicht alles unterbringen. Also 2013 musikalisch hiermit abgearbeitet. Nächste Woche geht's weiter mit neuer Musik, mit erster neuer Musik aus 2014. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war ein bisschen Musik für euch dabei im Rückblick hier beim Sunday Service. Letzter Track kommt von Leatherette vom gleichnamigen Album. Ich glaube auch ihr Debütalbum aus England dürften die beiden kommen. Und ihr Track heißt Restless und ich sage Tschüss bis zum nächsten Mal. Save my life. Won't you play?